Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Dropkick Drama. Und da ich aktuell informiert und super recherchiert habe, kann ich sagen, dass das jetzt Dropkick Drama Nummer 78 ist. 77, unsere große über 2-Stunden-Sendung, liegt schon 2 Wochen zurück, da ich in der letzten Woche ja gesundheitlich nicht, da es mir nicht so gut ging, um das leicht auszudrücken. Was hattest du denn? Was mit der Mittelohrentzündung? Die Mittelohrentzündung ist nicht ganz weg, die tut nicht weh, die stört auch nicht mehr. Ich kann auch ganz normal hören, das knackt nur immer mal, wenn ich schlucke. Das habe ich jetzt seit gefühlten 5 Jahren und ich denke mal, das wird dann noch gefühlte 5 Jahre so bleiben. Das stört mich jetzt aber nicht mehr wirklich, das ist schon, das merke ich schon fast gar nicht mehr. Naja, letzte Woche hatte ich eine Grippe, heute geht es mir fantastisch und wir können aufnehmen. Wir schreiben. Du musst auch regelmäßig zum Arzt, oder? Du musst bestimmt regelmäßig zum Arzt, dass es nicht wieder schlimmer wird, dass du da auch ein bisschen aufpasst, ne? Nee, also ich war jetzt letzte Zeit wieder beim Arzt, ja. Aber das war nichts Gesundheitliches und damit... Wieso gehst du denn zum Arzt, wenn es nichts Gesundheitliches ist? Hast du mit dem Schach gespielt oder was habt ihr gemacht? Wir haben Schach gespielt, ja, genau. Ach so, ja, dann ist was anderes. Nein, wir schreiben Samstag, den 31. Oktober, wie ich hier top aktuell gerade von meinem iPhone sagen kann. Wir schreiben 14.02 Uhr. Das heißt, wir sind für Rocky Drama Taping-Verhältnisse relativ früh. Das heißt, wir könnten für heute auch eine 3-Stunden-Sendung aufnehmen. Aber ich schreibe nichts. Was tust du? Weil du sagst, wir schreiben. Du kannst gern schreiben. Ich schreibe nichts. Gut, dann schreibe ich halt und du schreibst gar nichts. Genau. Bei dir ist heute kein Datum. Ist auch egal. Ja, ich dachte mir, für heute haben wir mal kein richtiges Programm. Also wir wollen jetzt zum einen Bragging Rights, habe ich da ja schon meinen Rundown. Ist ja schon mal ganz falsch Anfang. Ja, also ich habe meinen Rundown für Bragging Rights gepostet. Ich werde dieses dann nachher vorlesen und Thomas darf da mal seine Meinung zu sagen. Also es fängt ja mal an, wir müssen ja mal in der zeitlich richtigen Abfolge bleiben. Wir müssten noch mal kurz über Bound for Glory sprechen. Ja. Sehr gut. Gefiel mir gut. Es waren ein paar schlechte Sachen, aber insgesamt... Also nicht Match für Match, aber wir müssten mal, also nicht im Detail, aber wir müssten zumindest mal sagen, welches Match wem gut gefallen hat und nicht gut gefallen hat und wie die Gesamtwertung ist. Ja, also Ultimate X gefiel mir ganz gut. Also Dave Meltzer hat das ja gar nicht bewertet, weil er das zu brutal fand. Das mag stimmen, aber das stört mich ehrlich gesagt nicht groß. Ob Meltzer das gar nicht bewertet hat oder ob, ich weiß, dass Brian Alvarez das gar nicht bewertet hat. Dann war's der. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte einer von beiden. Und zwar liegt das da, bei Brian Alvarez hat das einen ganz speziellen Grund. Und zwar der Daniels. Ist diese Geschichte da mit dem Chris Daniels und Suicide von oben. Mhm. Wir haben ja dann in der Woche. Ich hatte das ja gelesen. In der Wochensendung ein Ultimate X gemacht und der Brian Alvarez hat sich gesagt, er geht jetzt davon aus, dass. Bei dem Sturz von Daniels, das sah ja schon von zwei Seiten ziemlich gefährlich aus. Mhm. Er geht davon aus, dass wenn die das so weitermachen, immer so Spots von da oben, dass dann jetzt demnächst einmal jemand sterben wird. Ich dachte auch, als ich das gesehen habe, dass wäre jetzt nach Owen Hart der Zweite, der bei so einer Live-Veranstaltung gestorben ist. Und weil er sagt, das will er nicht sehen, hat er gesagt, er bewertet das nicht mehr. Und er will diese Sachen nicht sehen und DNA soll, Ultimate X kann man ja machen. Aber dann sollte man nicht so super gefährliche Moves von da oben machen. Naja gut, so überschlimm fand ich das nicht. Man konnte auch beim nächsten Kamerawinkel sehen, dass das nun gar nicht so schlimm war, wie es beim ersten Augenblick aussah. Mir gefiel es trotzdem... Millisekunde anders gefallen und der wäre auf den Kopf gefallen, hätte sich das Genick gebrochen und wäre tot gewesen. Das stimmt, es war knapp. Das stimmt, aber das haben wir ja des Öfteren beim Wrestling, also... Aber nicht so in... Also das fand ich schon auch extrem. Also das war mir auch nicht gut gefallen. Naja, insgesamt gefiel mir das Match aber doch ziemlich, ziemlich gut. Ich würde sogar sagen, Match of the Night, also so 4 Sterne und ein bisschen drüber, hat er schon von mir bekommen. Sehe ich anders, aber gut. Ja, meine Meinung. So, das zweite Match war Sarita und Taylor Wilde gegen Beautiful People. Ja, wir wollen das aber ja gar nicht Match für Match durchgehen. Nee, aber du wolltest sagen, ob dir das gefallen hat oder nicht gefallen hat. Standard. Taylor Wilde hat sich wohl bei dem Match die Nase gebrochen, wenn ich das richtig... Und einige der Moves sind ziemlich weit daneben gegangen. Also war kein guter Kampf. Also ich muss sagen, ich fand es nicht schlecht. Also ich fand es unterhaltsam. Dann war Eric Young gegen Hernandez gegen Nash. Ziemlich schrecklich. Ja, also es ging fast noch. Also bei das war nicht so schlimm, wie er war, aber es war trotzdem nicht so aber toll. Es war ziemlich furchtbar. Und was mir aufgefallen ist bei dem Kampf ist, bei dem Pin war die Schulter von Kevin Nash überhaupt nicht unten auf der Matte. Das war also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das liegt schon zu weit zurück, ganz ehrlich. Habe ich mir hier notiert. Ich gucke hier auf meine Notizen. Ich notiere mir neuerdings nichts mehr. Nee, du bist ja auch faul. Ich bin ja fleißig im Gegensatz zu dir. Nee, das stimmt ja gar nicht. Und dann gab es Beer Money gegen Team 3D, gegen British Invasion, gegen Steiner und Booker in einem Full-Metal-Mayhem-Match. Full-Metal-Mayhem, ja, das gefiel mir wieder ganz gut. Ich glaube, ich hatte dem 3,5 Sternen oder so gegeben. Das fand ich durchaus schön. Es gab einige ganz schöne Spots, also das war richtig schön gemacht. Ich fand das auch nicht schlecht. Ich habe dem 3 Sterne gegeben, also relativ gut bewertet. Was ich interessant fand, war tatsächlich diese gespielte Verletzung von Bugatti. Mhm. Das war wirklich ziemlich unrealistisch. Das heißt, es ist wohl tatsächlich so, dass Bugatti jetzt weg vom Fenster ist und dann wird er wohl wieder bei WWE auftauchen, worüber ich mich jetzt nicht unbedingt freue. Nee, ich auch nicht, als Bugatti-Hasser schon seit ewiger Zeit, also ne. Hast du was gegen Schwarze? Ich habe gar nichts gegen Schwarze, aber ich mag Bugatti nicht. Ich bin auch großer... Ich dachte schon, weil du neulich Rammstein gehört hast und jetzt sagst du auch noch was gegen Bugatti, das ist ja schon ein bisschen verdächtig. Ja, die Rammstein habe ich ja bewertet. Achso. Falls du das gelesen haben solltest, ich weiß ja nicht, du hast ja keinen Kommentar geschrieben. Tiefst enttäuscht. Ich habe das gelesen. Ja. Das war wieder sehr gut geschrieben, obwohl die CDs, die diesmal besprochen waren, waren für mich persönlich jetzt nicht so hochinteressant. Ich hätte mich eher interessiert an einer Kritik über die Editors zum Beispiel. Die zum Beispiel dürfte nächste Woche kommen. Also am Sonntagmorgen dürfte wieder die nächste kommen. Ich kann auch verraten, welche Reviews es da reingeschafft haben. Also es ist wieder ein bisschen verändert worden alles. Soll ich das jetzt tun? Ja, lass uns aber vorher mal TNA machen und dann erzählst du was über... Ist okay. Und zwar wollte ich noch sagen, zu dem Full Metal Mayhem, was dann noch ja groß in der schwerenden Kritik stand, zu Recht waren diese ungeschützten Stuhlschläge auf den Kopf bei Team 3D, die ihren Kopf ja auch noch genauso reingehalten haben in den Stuhl, so wie früher Chris Benoit das immer gemacht hat. Ja, ich muss sagen, über solche Sachen rege ich mich nicht mehr auf. Da sage ich halt, ja gut, wenn die meinen, dass sie so doof sind, das machen, also da rege ich mich langsam nicht mehr drüber auf. Ich hoffe mal, dass Bubba Ray nicht irgendwann seine Familie umbringt. Weil das ist ja doch ein bisschen gefährlich. Was ich glaube davon... Sollte. Aber gut, einige Wrestler sind halt nicht die Helden. Und von ich daher glaube, damit sollten wir, können wir nicht rechnen, dass das passieren sollte. Das Schlimme ist natürlich, dass sie dann auch noch in der Impact-Sendung danach das quasi auch mit in die Storylines eingebaut haben und dass er dann auch noch quasi damit geprahlt hat, dass er ja beim Pay-Per-View schon wieder Gehirnerschütterung bekommen hätte. Also das finde ich dann schon ziemlich schlecht. Das ist wirklich dumm. So, was folgt als nächstes, Herr Thomas? Terror gegen ODB gegen Awesome Kong. Das war ganz nett. Da war eine interessante Storyline, dass er das mitbekommen mit, das hat keiner mitbekommen, mit Kim Couture. Ach ja, in der ersten Reihe mit diesem Streit und der hat sich da ein bisschen weiter ausgeweitet, als das eigentlich geplant war. Es gab da mal wirklich einen kleinen Brawl, der gar nicht so geplant war. Nee, man hatte wohl vorher nicht auch gar nicht Bescheid gesagt, dass die da sitzt und dass da was geplant ist, damit das möglichst echt aussieht. Aber viele kannten auch die Kim Couture natürlich gar nicht. Das ist ja die Frau von, oder die frühere Frau von Randy. Ja, und die Kameras waren natürlich auch nicht in dem Moment da. Die sind schon schlecht, wenn denen gesagt wird, was die filmen sollen. Und ja, wenn denen nicht gesagt wird, was die filmen sollen, dann filmen die das natürlich auch gar nicht erst. Ja, vor allen Dingen, man weiß noch nicht, was wollen die jetzt damit anfangen. Wollen die jetzt wirklich einen Wrestling-Kampf mit dieser Kim Couture? Das wird ja ziemlich furchtbar werden. Oder würde Terror einen Mixed-Martial-Arts-Kampf geben? Ich glaube nichts davon. Ich denke, das sollte einfach nur so ein bisschen Promi-Einwirken sein bei Bonfire. Ich denke, da wird sich jetzt nichts weiter daraus entwickeln. Ich denke, das war's. So, als nächstes kam ein Kampf, der mich positiv überrascht hat, nämlich Lashley gegen Samoa Joe. Ja, muss ich auch sagen. Also ich war gut unterhalten. Es war schnell, es war kein langsames Match, es war nicht so lang, was auch ganz gut für das Match war. Also es war gute Action, war nichts Fantastisches herausragendes, es war aber durchaus gute Unterhaltung. Und Samoa Joe wurde bejubelt und Lashley ausgebuht. Mhm. Was wohl unter anderem daran liegt, dass das Ganze wohl stattgefunden hat in der zumindest jetzigen Heimatstadt von Samoa Joe. Da war noch irgendwas in dem Match, genau, was habe ich mir aufgeschrieben? Genau, irgendwie hat der Referee, der Heppner, irgendeinen Fehler gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau, was kann ich mich daran erinnern. Habe ich nur, das war beim Match, sah das irgendwie komisch aus und dann hinterher, einen Tag später, hat Dave Meltzer erklärt, dass irgendwas anderes geplant war und dass sie das umplanen mussten, weil der Heppner irgendwie nicht richtig reagiert hätte als Ringrichter. Aber da habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß wohl noch von einem anderen Match, wo es einen großen, großen Fehler gab. Und ich glaube, das kam sogar als nächstes. Mick Foley gegen Abyss, Monsters Ball. Ach so, ja, das war ja peinlich. Also das war echt peinlich, also das war ziemlich schlimm. Da war ja ein Three-Count. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Wurde. Also am Anfang gingen die da ja vorne an diese Rampe, wo die da ja hochgehen konnten. Und dann wurde einer von beiden, ich glaube, Abyss wurde da von diesem Stahlträger runtergeworfen da. Ich muss sagen, ich fand das schrecklich lange, wie das dauerte extrem lange, bis sie da oben waren und wieder runterkamen und so. Ja, ja, das hat man auch gesehen, der Mick Foley speziell, das war doch... zog sich alles sehr hin. Dadurch, dass er so dick ist, kommt er da schlecht hoch und wenn sie ihn dann von unten filmen, wie er da versucht hoch und wieder runter zu klettern, weil ihn das runterklettern, das hat ja noch länger gedauert als das Hochklettern. Es wirkt lächerlich, ja. Das von unten, das sieht nicht vorteilhaft aus. Das sieht irgendwie aus, als wenn da irgendwie eine große Tonne auf dem Weg auf dem Stahlgerüst ist. Ja, und dadurch war da halt auch viel Stille im Publikum, ne? Weil, also, warum sollte man jubeln, wenn da so ein Mick Foley 5 Minuten braucht, um da so einen Stahlträger runterzukommen? Ja, es ist auch alles ein bisschen unlogisch gewesen, ne? Weil am Anfang hat ja Mick Foley dann, weiß ich gar nicht, mit einem, was war das, ein Baseballschläger oder Barbed Wire Baseball Bat, ja. Genau, erst schlägt er dann auf den mit ein und dann legt er den zur Seite und macht einen normalen Wrestling-Move. Warum behält er nicht den Schläger und schlägt weiter auf ihn ein? Das ist doch viel effektiver. Also das ist alles ein bisschen unlogisch gewesen. Vince Russo. Und dann hat sich auch noch ausgerechnet diese Daphne. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Da haben sie natürlich Gewalt gegen Frauen nochmal beworben, indem sie die dadurch diesen Stacheldrahttisch geworfen haben. Ja, auch noch von drinnen nach draußen. Das sah schon ziemlich brutal aus und das muss wohl auch nicht ganz so richtig gegangen sein. Da gab es wohl auch so ein paar Verletzungen. Ja, ein paar Verletzungen ist gut. Die Frau hat sich wohl einen Arm gebrochen. Ja, es sah nicht gut aus. Also es war ein großer Flug. Ich glaube sogar von der Ecke, ne? Das Publikum hat gejubelt. Es gab sogar einen... Es gab Die Leute da in der Stadt finden das toll, wenn man Frauen durch Stacheldraht wirft. Ja, natürlich. Ich glaube... Das ist komisch, oder? Ich glaube, das war sogar von der Ecke, oder? Ja, das war irgendwie... Es war ziemlich hoch und ziemlich brutal. Ich bin mir nicht sicher, ob das kann sein, dass es oben so vom zweiten Ringseil war oder so. Dummerweise hat die Kamera das beim ersten Mal nicht richtig eingefangen. Also sich doch noch einen Arm verletzt und niemand hat's gesehen. Ja. So, und dann kam, gewonnen hat, wer hat eigentlich gewonnen? Abyss hat gewonnen. Ja, war ein ganz nettes Match, muss ich also. Gesagt, wer gewonnen hat, ne? Aber sollte man nochmal sagen, dass Ultimate X hat Red gewonnen. Sarita und Taylor Wilde haben Tag Team Titel der Frauen behalten. Eric Young hat sich den Legends Titel geklaut. Team 3D hat den IWGP-Titel gewonnen und British Invasion den TNA-Titel. ODB ist weiterhin Frauen-Champion. Lashley hat gegen Joe gewonnen, Abyss gegen Mick Foley und im nächsten Match hat Kurt Engel gegen Matt Morgan gewonnen. Ja, wir wollen aber natürlich einmal den Referee noch eben erwähnen. Das war ja schon ziemlich schlimm. Also der Referee hat bis 3 gezählt, aber danach wohl gesagt, ne, waren nur 2, also der Referee hat zum einen zu lang gezählt und zum anderen ist da auch einer von den beiden nicht aus dem Cover rausgekommen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. War ziemlich lächerlich, also es war lächerlich. Weil es ging ja darum, dass Abyss den Kampf gewinnen sollte. Und ich hätte jetzt vermutet, dass wenn Mick Foley derjenige gewesen wäre, der nicht rechtzeitig hochgekommen wäre, dass sie dann das Match an der Stelle auch beendet hätten. Weil es war ja auch schon relativ spät, glaube ich, im Match, oder? Ja, es ging aber. Ich weiß gar nicht, ob Daphne da schon war. Wobei Stevie Richards kam, glaube ich, auch noch, ne? Es fehlte da, glaube ich, noch ein bisschen was für die Storyline. Auf jeden Fall, also durch das Referee-Zeug und diese Langsamkeit wurde das ein bisschen runtergewertet, insgesamt aber durchaus unterhaltsam. Hart. Ich fand es ein blödes Match, also diese Hardcore-Geschichten finde ich nicht so toll. Das Full Metal Mayhem, das schon. Die Stuhlschläge fand ich da ehrlich gesagt dann besser. Ja, und Kurt Angle gegen Matt Morgan war für mich das beste Match des Abends. Ja, das war überraschend gut, das war für mich der zweitbeste Match des Abends, also vor allem Kurt Angle hat sich da richtig ins Zeug gelegt, um ein richtig schönes Match mit viel Konter und sowas zu zeigen. Ja, wobei Kurt Angle gibt sich ja immer Mühe. Und interessant war, dass hinterher halt viel diskutiert wurde, weil Matt Morgan hat ja jetzt auch einen 5-Jahres-Vertrag wieder gekriegt und wird ja immer von TNA so ein bisschen als die Zukunft des Wrestling dargestellt, was meines Erachtens nicht stimmt. Und viele haben jetzt gesagt, das wäre quasi sein bestes Match gewesen, das ist auch so. Und haben gesagt, er wäre vielleicht doch ein besserer Wrestler, als viele glauben. Ich vermute aber, dass das Match so gut war wegen Kurt Angle und nicht wegen Matt Morgan. Naja, also Matt Morgan hat sich auch durchaus angestrengt, aber Kurt Angle hat das halt schon geleitet. Er hat auch gut gekämpft, da kann man nichts gegen sagen. Aber ich glaube, weil ich habe danach die Impact-Sendung mir angeguckt und da gab es auch irgendein Matt Morgan-Match und das war auch wieder deutlich schlechter. Und deshalb vermute ich... Ja, also Wrestling's Future, also dann will ich doch lieber alte Sachen im Wrestling gucken und nicht die Zukunft des Wrestlings. Ja. Ja. So, und was war das letzte Match? Sting gegen AJ Styles. Ja. Das war für ein Main Event, naja. Es war nicht schlecht, aber es war, naja. Also es war nicht so gut wie das Match davor, aber es war jetzt auch nicht peinlich oder so. Genau. Das Problem war ja ein bisschen, man wusste ja im Prinzip vorher, wie es ausgeht. Genau. Und das hat dann die Spannung so ein bisschen rausgenommen. Ja, insgesamt muss ich sagen, war der Pay-Per-View besser als die meisten TNA-Pay-Per-Views. Ich fand den sehr gut, also ich war jetzt positiv überrascht. War jetzt aber auch nicht jetzt das absolut herausragende. War ein guter, unterhaltsamer Pay-Per-View. Aber nicht der beste Pay-Per-View aller Zeiten oder so. Sehe ich genauso. Also ich gebe einen Daumen leicht nach oben. Sehe ich genauso. Mit leichter Tendenz in die Mitte. Ja. Genau. So, Thomas, dann dürftest du uns mal was erzählen. Wie war denn das bei den drei Fragezeichen? Ja, ich will ja nicht spoilern. Du brauchst ja nichts von der Geschichte erzählen. Du kannst ja mal so insgesamt Eindruck und so ein bisschen. Ich sag mal den Gesamteindruck. Also es hat mir sehr gut gefallen. Es war streckenweise ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Weil es ging insgesamt 2 Stunden und 20 Minuten. Ja, also diese Live-Mitschnitte, die gehen so 137 Minuten immer, also... Und dazwischen waren dann noch 20 Minuten Pause. Welche Live-Mitschnitte meinst du denn? Ja, die von der Show. Also ja, nicht unbedingt die, die gehen alle so 130 bis 140 Minuten alle. Woher kennst du die denn? Ich kenne die von nirgendwo. Auf rockybeach.com gibt es aber Zeitangaben zu den Live-Mitschnitten. Achso, weil Hannover war jetzt noch nicht online. Ich hatte dir ja dieses Foto geschickt, was ganz interessant ist. Man konnte sich da so für 20 Euro so einen Voucher kaufen, so eine Plastikkarte. Und dann hat man nach der Show eine Box gekriegt. Da ist ein USB-Stick, 1 GB USB-Stick drin. Mit 3 Fragezeichen drauf. Also ein ganz schöner USB-Stick in so einer kleinen Schachtel. Ist alles ganz schön gemacht. Und in der Schachtel ist auch so eine Visitenkarte von den 3 Fragezeichen und auf der anderen ist so ein Freischaltcode. Und dann kann man sich von der Webseite mit diesem Freischaltcode, wenn sich registriert hat, dass die Live-Mitnahme aus seiner Stadt runterladen. Da habe ich heute geguckt, aber Hannover war noch nicht online. Da waren noch 4 andere Städte, aber ich will natürlich für Hannover das haben. Ja. Muss ich gleich nochmal gucken, ob es das gab. Also insgesamt ganz kurz hier was machen. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Also das wird natürlich in Oldenburg dann auch gemacht. Insgesamt, das wird in jeder Stadt gemacht. Das habe ich gesehen ja hier in der Liste der auszuwählenden Live-Mitschnitte. Da waren schon 4 Städte drin. Also das machen sie in jeder Stadt. Das würde ich auf alle Fälle auch empfehlen. Natürlich. Was ist das denn jetzt hier? Oh, Mensch. Noch immer nicht. Naja, das wird auf jeden Fall in Oldenburg auch gemacht und ich habe auch schon gelesen, dass Oldenburg ausverkauft sein soll. denke, Hannover war auch ausverkauft. Es war jedenfalls proppenvoll. Mhm. Es waren ja keine reservierten Sitzplätze. Also jetzt muss ich ganz kurz ja. Das ist das Problem, da muss man dann halt früh genug kommen. Thomas, wo saßt du denn? Weiter vorne, weiter hinten, mittig? Ja, so an der Seite, in der Mitte. Mhm. Okay. Ja, ich muss mich mal gerade konzentrieren. Mach mal eben alleine, warte. Ich muss mal hier ja, das war drei Fragezeichen. Thomas verhandelt da jetzt noch mit dem Computer. Dann kann ich einmal sagen, was wir heute also, noch vorhaben. Ich auf jeden Fall sagen kann, du musst, ich schätze, dass das für Mira relativ lange wird und für dich relativ interessant. Und die haben das schon so gemacht, dass sich das auch eher an die Älteren richtet, denn die haben eine ganze Menge mehrdeutiger Witze eingebaut, was durch die Länge fast ein bisschen störend wird, ist der Fallrückzug so ein bisschen im Hintergrund. Man hat sehr viele Zwischenteile, einige Zwischenteile sind sehr gut, andere, da denkt man, na jetzt können wir aber eigentlich mal wieder ein bisschen mehr zum Fall eigentlich sagen. Ich habe da schon was gelesen, Karaoke mit Bob und Peter, was auch immer das nun heißen soll. Das ist super. Das ist fast das Beste an der ganzen Show. Ja, da habe ich mich doch mal überraschen lassen. Ja, mehrdeutige Witze, sehr gut. Also ich werde mich überraschen lassen, werde es genießen. Ja, also das ist auf jeden Fall, was man auch sagen muss, schon als das anfing, das fand ich alles super. Und es begann mit dem Schrei, ja. Mit dem Schrei fing das an. Was sie auch gut gemacht haben, ist an einer Stelle ganz am Anfang ist dann halt Blackie weggeflogen. Und dann haben sie das so gemacht, in dem Saal sind ja die Mikrofone einmal rund um den Saal. Dann haben sie es wirklich so gemacht, dass die Geräusche von Blackie dann von einem Lautsprecher zum nächsten überwanderten, so als wenn der wirklich durch die Halle geflogen ist. Das haben sie sehr gut gemacht. Ich hoffe mal in Oldenburg, dass das da von der Halle ähnlich aufgebaut ist, dass sie es da auch so machen können. Also das war sehr, sehr gut. Was eine gute Idee ist, dass sie immer genügend Zeit zwischen den Veranstaltungen lassen. Also Super Papagei ist ja, glaube ich, jetzt auch schon wieder 3 Jahre her oder so, ne? Ja, das ist durchaus klug gemacht, weil so wird natürlich jetzt auch mehr Karten verkauft, wenn sie das jetzt jedes Jahr machen. Würde dann natürlich weniger kommen. Das ist natürlich schlau gemacht. Und ein guter Fall wieder ausgesucht, das muss man auch sagen. Ja, und Eugenie, der Sprecher, ist hervorragend. Ja, so, dann kann ich jetzt einmal ganz schnell, ist Hannover schon online? Nee, ich habe hier Probleme, mich anzumelden. Achso. Er hat gerade gesagt, mein Passwort, was ich heute Morgen ausgesucht habe und was ich dementsprechend auch noch genau richtig weiß, würde nicht funktionieren, dann muss ich jetzt gerade nochmal finden. Achso. Ja, dann kann ich jetzt ja einmal ganz schnell zu unserem heutigen Programm kommen, nach 20 Minuten. Das war noch gar nicht vor. Auf jeden Fall, so. Ich werde gleich noch verraten, was in der morgen höchstwahrscheinlich noch erscheinenden Sounds-Ausgabe Nummer 4 kommen wird. Dann werde ich noch kurz was zu dem neuen SmackDown vs. Raw sagen. Dann werden wir einmal Bragging Rights durchgehen. Ich hatte da meinen Rundown ja schon gepostet auf wrestling.de. Werde das dann nochmal vorlesen und Thomas darf da dann auch nochmal seine Kommentare zu geben. Und dann gehen wir nochmal auf Visions Ausgabe 200 ein und dann gehen wir auch nochmal auf aktuelle News und Neuigkeiten, was beides das gleiche ist, aus der Wrestling-Welt ein. Da gibt's jetzt vor allem bei TNA jetzt einige neue Dinge. Hulk Hogan ist jetzt bei TNA. Eric Bischoff auch. Ja. Ja. Und Ric Flair kommt unter Umständen auch noch nach. Ja, das weiß man nicht so genau. Man weiß nicht genau. Ja, genau. So, Passwort funktioniert oder nein? Anscheinend nein. Das Passwort funktioniert jetzt, aber jetzt ach so. Ladezeiten über Ladezeiten. Ja. So, dann will ich doch einmal was zu Sounds Ausgabe 4 sagen, was da dann so vorkommt. Und zwar gibt es ein langes und ausführliches Review zu This Is It, einmal dem 2-CD-Set und einmal dem Film selber, in dem ich ja gestern Abend drin war. Ja, das Album von den Strokes? Nein. Nein. Ach so, weil das Solo-Debüt von The Strokes. Sehr gute Band übrigens. Das gibt es auf jeden Fall nicht. So, dann hätte ich hier noch zur Auswahl die nächste Folge 3 Fragezeichen. falls der Dämon hatte ich ja schon drin. Also kommt jetzt logischerweise der tote Mönch noch mit einem Review. Ja, machen wir weiter. Dann gibt es Europe, Last Look at Eden, wahrhaftig auch nochmal. Und dann gibt es noch was zu der neuen Sido-CD, Akro Berlin. Ja, das ist, also früher hast du ja gute Musik gehört, aber da scheint sich ja im Moment was rapide zu ändern. Nein, nein. Also, habe ich aber so den Eindruck, du musst mal wieder mehr in der Visions lesen, glaube ich. Das habe ich gemacht. Sagst du auch noch was zu der Slayer-CD? Ja, da kann ich gerne sagen, dass ich hier die gerade in der Hand halte. Die muss ich ja jetzt nicht mehr kaufen, die hast du ja gekauft, habe ich das richtig verstanden? Achso, du hast jetzt gesagt, kauf dir die unbedingt, damit du die von mir bekommen kannst. Achso, ja, dann brauchst du die nicht mehr kaufen, Mann. Oh, ah ja. Okay, ja, ich habe die Slayer, die wird dann in der Sounds 5 drankommen. In Sounds 5 wird dann auch endlich die Editor-CD drankommen. In Sounds 5 wird Wolf Mother mit Cosmic Egg drankommen und unter Umständen ein Classic-Review zu The Beatles Abbey Road. Hast du dir die dann gekauft? Ich habe mir die gekauft und jetzt auch wieder mehr oder weniger verkauft, schon fast. Hätte ja von mir aus sein können. Ja. Ach ja. So, ja. Scheint noch nichts da zu sein. Naja, das kommt noch. Das kommt noch. Also heute müsste das eigentlich kommen, weil da stand drin ein Tag nach der Live-Sendung. Ich wollte dich noch fragen, wie fandst du denn die Raw-Sendung mit Snoop Doggy Dogg? Weiß ich nicht, ich hab die noch nicht ganz geguckt, du. Ach so, die fand ich eigentlich ganz lustig. Und da war ja dieses sehr gute Match zwischen Triple H und Cena. Ach so, nee, das habe ich, glaube ich, doch schon geguckt. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, das Match Cena gegen Triple H habe ich schon geguckt. Das war aber nicht diese Woche, das war letzte Woche, ne? Ja, meine ich ja. Ja, das habe ich geguckt. Ich ja, das Raw mit Snoop Doggy Dogg, weil diese Woche habe ich mir Raw nicht angeguckt. Wer war denn diese Woche bei Raw als... Dienstag und ach, das waren diese zwei in Düsseldorf und deshalb habe ich diese Woche überhaupt nicht gesehen. Das waren diese zwei Nesca-Rennfahrer, wo der eine dann erst irgendwie den einen Namen falsch ausgesprochen hat. Ich habe nur gehört, es hat auch gekämpft Kofi Johnson. Ach ja, genau, so war das. Mhm. Oder weiß ich nicht, wer das ist, Kofi Johnson, weil ich kenne keinen Kofi Johnson. Kennst du einen Kofi Johnson? Nee, kenne ich auch nicht. Der hat wohl gekämpft, aber es muss wohl neuer sein. Ja, den kennt man also noch nicht. Soll ähnlich aussehen wie Kofi Kingston. Heißt aber Kofi Johnston. Ja, soll sehr ähnlich aussehen. Ja. Der Kofi Kingston ist jetzt auch verschwunden. Also es gibt jetzt nur noch den Kofi Johnston. Und, ja, vielleicht kämpft ja der Kofi Johnston dann wieder beim Summerfest. Ja, beim Summerfest. Vielleicht kommt beim Summerfest dann ja auch der Kofi Kingston zurück und kämpft dann in einem, zweimal die gleichen Leute-Match mit Kofi Johnston. Auf jeden Fall, wer die Raw-Sendung mit Snoop Doggy Dogg nicht gesehen hat, er sollte sich zumindest den Kampf zwischen Triple H und Cena angucken. Das Problem ist, die wird jetzt ja nicht mehr wiederholt. Und die Szene, wo Hornswoggle verkleidet als Snoop Doggy Dogg mit Snoop Doggy Dogg im Ring tanzt. Ja, ich glaube, die gibt's auf wwe.com als Videoausschnitte, gibt's die, glaube ich, noch erhältlich. Als Wiederholung kommt die nun natürlich nicht mehr. Ja, wollen wir jetzt das mal zu... Das war in der Woche nach dem TNA-Pay-Per-View interessanterweise noch Chris Jericho gegen Christian bei ECW. Hätte ich das nicht in Figure 4 Weekly gehört, dass der Kampf da war, hätte ich das natürlich nicht gesehen, weil ich ECW eigentlich nicht mehr gucke. Aber ich habe das geguckt und das war ein sensationeller Kampf. Ich dachte ja, in der Woche ist Triple H gegen Cena der beste Kampf. Aber der Kampf von Jericho und Christian, der war so im 4-Sterne-Bereich, der war sogar noch besser. Ja, den habe ich nicht gesehen. Also wenn du da eine Chance hast, noch was auf YouTube oder so zu sehen, das ist nicht diese Woche ECW, sondern die Woche davor. Der letzte Kampf, der geht so 11 Minuten, das heißt, wenn du dann so bis 35 oder so vorspulst und ab da guckst, das lohnt sich auf alle Fälle. Das ist wirklich ärgerlich, dass Christian nicht irgendwie in der Hauptshow gebracht wird, zu SmackDown oder so, und sich eine schöne Fehde mit Jericho liefern kann. Tja. Dann so, ich hatte ja einen Rundown zu Bragging Rights gepostet. Hattest du das gelesen? Ja, aber gut. Da sind wir ja zeitlich noch nicht. Wir sind doch, ja da sind wir ja zeitlich. ECW vor Bragging Rights. Ja, wir gehen jetzt aber ja nicht alles genau durch. Wir werden jetzt zu Bragging aber Rights kommen. Aber wir werden mal sprechen, hast du denn die South Park Folge 10 aus der 13. Staffel jetzt gesehen? Nee, die habe ich auch nicht gesehen. Sensationell. Musst du dir angucken. Das ist eine, also ich gucke ja die Sendung sonst nicht. Ich hätte die auch nicht geguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass in der Episode es um Wrestling geht. Und das ist super. Diese Kinder aus South Park, die sind bei einer WWE-Veranstaltung und da läuft gerade die Fehde zwischen John Cena und Edge, und John Cena und Edge haben da im Ring dann so eine Szene, aber die sprechen nur, die kämpfen gar nicht, sondern die halten nur Promos. Das finden aber alle Zuschauer super. Und dann gehen diese South Park-Kinder nächsten Tag zur Schule, und in Amerika gibt es ja als Schulsport auch Ringen. Dann gehen sie zum Ring und sagen, da hat ja gar nichts mit dem zu tun, was wir da gestern gesehen haben, fahren gleich wieder auf und gründen dann quasi im Prinzip so ein bisschen wie beim Backyard Wrestling ihre eigene Liga. Die nennen sie dann wie heißt sie denn noch? WTF, World Throwdown Federation oder so. Und das WTF heißt ja im Amerikanischen auch noch was anderes. Das ist ja auch noch eine Abkürzung für ein Schimpfwort. Ja. Das passt ganz gut. Und dann werden die, machen da auch fast nur Promos, kaum Kämpfe. Und aber sind ganz erfolgreich. Dann kommen ganz viele Zuschauer immer, und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und am Ende kommt auch Vince McMahon, um sich das mal anzugucken und zu überlegen, ob er da auch einen Kämpfer von denen abwerben wird. Und dann gibt es noch so eine Storyline mit dem Sportlehrer von der Schule, der das ja alles für gefälscht hält und der das Amateurring eigentlich für das Richtige hält, und der versucht danach noch einen Anschlag. Also sehr, sehr schöne Episode. Der Ton könnte ein bisschen deutlicher sein, da muss man manchmal, wenn man nicht so gut Englisch spricht, ein bisschen aufpassen, aber super. Also sollte man sich auf alle Fälle angucken. Gut, dann muss ich das wohl nochmal machen. So, jetzt Bragging Rights. Ich werde dir jetzt... Hast du denn die Geschichte von Kevin Nash gehört bei den TNA-Tapings? Das passt nämlich zu dem, was wir vorhin mit dem mit den Ultimate X-Matches gesagt haben, dass TNA da zu hohes Risiko eingeht und früher oder später sich da Leute mal wirklich ganz schwer verletzen werden. Der Chris Sabin hat sich aber bei den Tapings bei einem Match sehr schwer verletzt, und dann ging das Match weiter, dann haben die das nicht abgebrochen, obwohl das sichtbar war, dass der Sabin schwer verletzt war, und dann hatte Kevin Nash in derselben Fernsehaufzeichnung auch noch ein Promo, und dann hat er bei dem Promo wohl übelst auf TNA geschimpft, dass sie dieses Match nicht abgebrochen haben, obwohl der Sabin schwer verletzt war. Also eigentlich hätte ich ihm gar nicht so zugetraut. Finde ich dann sehr sympathisch, hat er sich dann für den Wrestler da stark gemacht. Das werden sie aber in der Fernsehsendung sicher nicht zeigen. Aha. Hat er das gehört? Ja. Also teils. Das mit der Verletzung schon, das andere jetzt nicht. Das ist ja ganz interessant. Ja, das fand ich eigentlich das Interessante. Ich muss nochmal auf YouTube suchen, ob irgendjemand von den Zuschauern das da ins Promo reingestellt hat. Das würde ich gerne mal hören. Ja. So, wir wollen ja hier jetzt auch gar nicht so viel über TNA sprechen eigentlich. Doch, eine Sache müssen wir noch, weil das hat ja auch... Ach, ja, Gott. Nigel McGuinness. Ja. Also erzähl mal, was da denn passiert. Nee, mach du mal. Also der Nigel McGuinness, der hat ja zusammen mit Bryan Danielson, das sind ja die beiden Superstars, die früher bei Ring of Honor gekämpft haben, und Nigel McGuinness und Bryan Danielson, die da auch über Jahre eine Fehde bei Ring of Honor hatten, haben ja zusammen zeitgleich quasi ein Angebot von WWE bekommen, ein Vertragsangebot, und haben das auch beide angenommen und standen dann kurz davor, dort anzufangen. Und dann ist wohl Nigel McGuinness angeblich, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob das stimmt, angeblich durch irgendwelche medizinischen Tests bei WWE durchgefallen. Hätte wohl zu viel Gehirnerschütterung oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann hat WWE gesagt, dann können wir dir doch keinen Vertrag geben. Und dann ist er ganz kurze Zeit danach zu TNA gekommen. Bei TNA gleich einen Vertrag unterschrieben, ist bei den Tapings unter einem neuen Namen, wie war das? Irgendwas mit Wolf, Desmond Wolf. Also jetzt heißt er nicht mehr Nigel McGuinness, sondern bei TNA heißt er jetzt wegen dieser Copyright-Rechte Desmond Wolf, und ist gleich ganz oben sozusagen eingesetzt worden und hat dann mehrfach in der Sendung von Hinterrücks Kurt Engel angegriffen und fängt so gleich an mit einer Fehde zwischen Kurt Engel. Da bin ich mal sehr gespannt, weil das ist ein wirklich hervorragender Wrestler. Und Nigel Bryan Danielson ist aber nach wie vor mit WWE-Vertrag, und da da hoffe ich, dass das so wird, weil das war ja damals der beste Schüler von der Wrestling-Schule von Shawn Michaels. Und Wrestling kann der, der hat ja schon mehrfach, also die letzten Jahre hat er ja immer den Preis als bester technischer Wrestler im Wrestling Observer gewonnen. Das dürfte interessant werden. Ich hoffe, dass WWE das vernünftig mit ihm macht. Wir werden sehen. So, ich werde jetzt mal meinen Rundown zu Bragging Rights vorlesen, mit Intro und allem, und du darfst da mal deine Kommentare zu abgeben. Mit Intro und allem. Am vergangenen Sonntag fand in der Mellon Arena in Pittsburgh, Pennsylvania, eins von schier unendlich neuen Pay-Per-View-Konzepten der WWE statt. Der Titel, der schlauerweise zum Verwechseln ähnlich mit dem Pay-Per-View Bragging Point vor 2 Monaten ist, lautete Bragging Rights. Moment, wieso der Bragging Point? Der hieß Breaking Point. Ja, der Titel, der schlauerweise zum Verwechseln ähnlich mit dem Pay-Per-View Breaking Point vor 2 Monaten ist, lautete Bragging Rights. Aufgrund der sehr gleichklingenden Titel gab es bei mir dann auch gleich mal Probleme bezüglich Verwechslung. Das ist vielleicht nicht gerade die beste Marketingstrategie, wenn man die netten Käufer durch solche Dinge verwirrt. Ist aber ja auch egal. Letztlich habe ich schließlich doch geschafft, den Pay-Per-View zu gucken. Und dann begann es mit dem ersten Match. Hast du noch etwas zu äußern, bevor das erste Match beginnt? Nee. Gut. Intercontinental Champ John Morrison vs. US Champ The Miz. Das Duell der ehemaligen Tag-Team-Partner, zwei Freunde treffen einige Jahre nach dem Gewinn der Tag-Team-Title aufeinander und konnten in der Zwischenzeit jeweils die Single-Karriere mehr oder weniger erfolgreich besteigen. Beide tragen einen der Mid-Card-Titel. Na, hier auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich als großer Morrison-Fan, der von beiden als Team auch stark begeistert war, sich sehr freute. Wurde ich enttäuscht? Jein. Es war ein gutes Match mit vielen Kontern, da sich beide durch das frühe Team ja so gut kennen. Logik. Einige Moves gehen leicht daneben, beziehungsweise sind etwas unsauber. Das ist aber nicht weiter schlimm und so bekommen wir insgesamt einen guten Opener. Wobei man dazu sagen muss, dass beide mehr hätten zeigen können, wozu die Zeit aber etwas knapp war. Überraschenderweise konnte Miz als falscher Sieger, nachdem er Morrison beim Versuch des Starlight Pain von den Seilen zog, den erfolgreichen Pinfall zeigen. Also Punkt 1 für Team Raw, denn am Ende des Pay-Per-Views sollte der siegreiche Brand einen riesigen Pokal bekommen, der doch schon ziemlich billig aussah. The Miz, Sieger nach 10 Minuten 55 von mir. 3 Sterne. Ja, fand ich als Match ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte so heimlich gedacht, na, das könnte vielleicht sogar Show-Stealer-Match werden, aber es war nicht mehr als ein anständig unterhaltsames Match. Am Kommentatorentisch sitzen Michael Cole, Jerry Lawler und Todd Grisham, die sich nun die ganze Zeit darüber streiten, zu scheinen, was denn der bessere Brand ist. Ich mag Todd Grisham ja durchaus gerne, aber das, was hier gezeigt wurde, war doch ziemlich lächerlich, wenn auch unterhaltsam. Und warum sitzt Jim Ross nicht am Kommentatorentisch? Der war krank. Der ist auch noch krank. Ja, der ist noch krank. Der hatte jetzt wohl ein paar Untersuchungen. Da gab es wohl sogar die Befürchtung, ob er Multiple Sklerose hat, ne? Es ist jetzt wohl aber bei den Tests rausgekommen, dass er das nicht hat. Das ist auch gut, denn das ist wirklich eine ganz, ganz üble Krankheit. Also wenn er Multiple Sklerose gehabt hätte, dann hätte man wohl davon ausgehen müssen, dass er gar nicht mehr zurückkommt. Dann hat er Glück gehabt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, auf jeden Fall wird er erstmal ausfallen. Ja, und ich hoffe mal, dass sie jetzt sehen, dass sie doch mal ein paar vernünftige Leute da pushen und nicht Michael Cole alles machen lassen. Denn das Wrestling ist im Moment schon so schlecht genug. Wenn man jetzt auch noch überall Michael Cole als Kommentatoren ertragen muss, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man sich nur noch die Pay-Per-Views anguckt und ganz auf die Wochenstufe verzichtet. Tja, Cody Rhodes und Art Ruf streiten sich Backstage, welcher Brand heute gewinnt, dann kommt Big Show noch dazu. Standardmaterial trotzdem ganz nett anzusehen, aber etwas zu lang. Ja, da habe ich nichts zu sagen, diese Backstage-Geschichten. Bei Pay-Per-Views finde ich überflüssig. Es folgt ein ganz witziger Trailer für den nächsten Pay-Per-View Survivor Series, bei dem auffällt, dass nächsten Monat durch die Elimination-Match wohl schon wieder SmackDown vs. Raw anstehen wird. Schlecht geplant, jetzt wurde bekannt, dass es nicht SmackDown vs. Raw geben wird, es wird nämlich wieder diese Team-Sachen geben, Team Jericho gegen Team Show und sowas halt. Das weiß ich noch gar nicht, das kannst du mir nochmal erzählen. Willst du das jetzt machen oder nachher? Ich habe nämlich diese Woche noch keine Wochenshows geguckt. Ich auch nicht, ich hatte das nur gelesen, dass zum Beispiel Team Jericho gegen Team Big Show und dann mit eigenen Wrestlern zum Beispiel kommen wird, also nicht Brand gegen Brand. Ich habe nur gesehen, dass bei dieser SmackDown-Sendung irgendwie ein Survivor-Series Qualifikationsmatch gab, was irgendwie Jericho gewonnen hatte. Das aber weiß ich nicht. Da wusste ich jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Das weiß ich nicht. Zweites Match, SmackDown Divas, Michelle McCool. Also das wird eine Katastrophe. SmackDown Divas, Michelle McCool, Beth Phoenix und Natalya gegen Raw Divas, Melina und Kelly Kim. Und schon geht es um den zweiten Punkt für einen Brand. Natürlich kann SmackDown hier mit dem ersten Sieg ausgleichen. Nach dem Beth Valley Driver gibt es den Pinfall. Das Match, an das ich wie an fast jedes Steven-Match keine Erwartung hatte, wurde kurz gehalten und war dadurch durchaus unterhaltsam. Es gab keine Längen und so musste man sich auch kein schreckliches Single-Match mit Mickie James antun. Team SmackDown hat gewonnen, 6 Minuten 54, 2 Dreiviertel Sterne. Ja, 2 Dreiviertel Sterne ist zu viel. Man muss ja sehen, also ja, das kommt immer so ein bisschen auf, wie man die Sternewertung packt. Ab wo ist denn für dich ein Match durchschnittlich von den Sternen her? Der ist schwierig zu sagen. Also ich würde, unterhaltsam ist für mich so ab 2,5 bis 2 Dreivierteln. Standardmatch ist fast 3 Sterne. Also ich würde ich durchaus sagen. Unterschied, ich habe das nämlich neulich dann bei dem Alvarez gehört und der hat die Wertung so, ich weiß nicht, ob David Meltzer das mal irgendwo festgeschrieben hat. Ich habe da mal im Internet nachgegoogelt, so richtig eine Erläuterung, eine detaillierte habe ich nie gefunden. Erfunden hat das Ding ja wohl Jim Cornette oder dieser Freund von Jim Cornette. Und Dave Meltzer hat ja quasi dieses Sternesystem dann bekannt gemacht. Aber dass man jetzt irgendwo eine genaue Erläuterung sieht, habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist so, dass der Brian Alvarez immer sagt, ein durchschnittliches Match hat 2 Sterne. Das heißt, wenn du bei 3 Sternen bist, ist das schon überdurchschnittlich, also schon ziemlich gut. Und dementsprechend gab es ja wohl bei dem Meltzer auch erst, glaube ich, 60, 70 Matches, die überhaupt mal irgendwie 5 Sterne bekommen haben. Über die letzten 20 Jahre. Dementsprechend, also 3 Sterne ist jetzt. Sind unsere Wertungen gemäß dieser Definition der Skala immer ein bisschen zu hoch. 3 Sterne ist bei mir auch schon durchaus gut. Also es ist nicht, ja, Standard kann man fast gar nicht sagen. Es ist durchaus gut. Ist schwierig zu sagen. Der Unterschied zwischen deinem und dem von Brian Alvarez ist, du sagst durchaus gut und er sagt gut. Das heißt, bei dir ist noch eine kleine Einschränkung. Da sagst du gut, könnte aber viel, viel besser sein. Und Brian Alvarez sagt schon gut. Ja, das stimmt. Ich bewerte natürlich nicht so streng, das stimmt schon. Backstage sehen wir die DX mit den anderen Mitgliedern des Raw-Teams vor einem Fernseher. Diese wurden auch schon im ersten Match andauernd eingeblendet, was mich stört und an TNA erinnerte. Auf jeden Fall bekommen die anderen Mitglieder Anweisungen und lassen sich natürlich nicht alles einfach so gefallen. Was? Haben die im Fernseher eigentlich Lindenstraße geguckt oder was liegt da? Ne, die haben natürlich die Kämpfe geguckt. Auf jeden Fall bekommen die anderen Mitglieder Anweisungen und lassen sich natürlich nicht alles einfach so gefallen. Zwischendurch kommt Hornswoggle noch rein und schreit. Ja, und schreit. Trash, wenn man sich angucken kann, aber nicht muss. Was schreit der denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, der schrie nichts weiter Erkennbares. Den müssen wir auch mal entlassen, den Hornvogel. Der geht mir auf die Nerven. Ja, mich auch. Es piept bei dir. So mit dem Telefon zu nah am Computer. Nee, es piept bei mir nicht. Das ist gerade die Waschmaschine. Sondern die läuft ja nicht gerade. Gut. Ich habe hier gerade die Teekanne und ich habe mir jetzt gerade Tee gemacht. Es folgte das dritte Match, World Heavyweight Championship, Undertaker gegen CM Punk gegen Rey Mysterio gegen Batista. Und schon jetzt kommt nach einer Zusammenfassung der Story das World Title Match, was aber auch nicht anders geht, wenn man sich die Karte anguckt, da der Main Event, Iron Man, hier auch eine ganze Stunde belegt. Was auffällt, ist die extreme Unbeweglichkeit vom Taker, das war schon ziemlich schrecklich. Dass man ihm da am Ende doch den Titel nach dem Tombstone an Batista gibt, finde ich doch nicht gerade ratsam. Andernfalls würde er sonst ziemlich schwach wirken. Zwei Wochen in Deutschland überhaupt kämpft. Der sah nämlich wirklich nicht gut aus. Also davon gehe ich aus, dass er kommt. Aus dem Match hat man das Beste gemacht. Aber ob er kämpft, ist eine andere Frage, ne? Naja, kommen ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Also von mir aus reicht kommen auch aus. Ja. Aus dem Match hat man das Beste gemacht. Es gab gute Move-Ketten mit den 4 Stars. Hier löst wieder jemand das Cover und all solche Sachen, die man in solchen Matcharten sieht und die ich auch sehr gut finde. Nichts Berauschendes, aber das Erwartete. Ich denke, beim nächsten Pay-Per-View oder sogar noch davor bei einer Weekly verliert Undertaker den Titel. Undertaker gewinnt, 9 Minuten 58, 3 Sterne. Ja, ich fand den Kampf auch sehr gut. Also hat mich überrascht. Ich habe keine hohen Erwartungen, aber dadurch, dass das gut choreografiert war, dass immer irgendwie der eine da einen Move gegen den anderen gezeigt hat und so diese Ketten, was du als Ketten bezeichnet hast, ist eigentlich nie langweilig gewesen. Also ich habe mich von Anfang bis Ende gut unterhalten gefühlt. Ja. Das war für mich zu diesem Zeitpunkt der beste Kampf des Abends. Nach dem Match will Josh Matthews beide interviewen. Beide sind viel zu erschöpft, also ich meine Rey Mysterio und Batista. Das ist ein bisschen stark gespielt. Rey meint, beide wären nah am Titelgewinn gewesen. Doch Batista widerspricht ihm und meint, nur er wäre nah dran gewesen. Daraufhin lässt The Animal das Mikro fallen und verpasst Rey, der Batze noch anfleht, aufzuhören, einige sehr harte Moves. Gelungener Heel-Turn, ein großer Pluspunkt des Pay-Per-Views. Ja, das Einzige, was komisch ist, Rey Mysterio wird tatsächlich ausgebuht. Und das ist natürlich... Ja, es ging. Also am Ende wurde Batista schon ziemlich ausgebuht. Batista wurde auch ausgebuht, aber Rey halt auch ziemlich stark. Und ja, aber am Ende schon mehr Batista. Auch wieder so gewesen sein. Weil jetzt gibt es ja dann die Fehde zwischen Batista und Rey Mysterio. Die werden im Prinzip jetzt beide ausgebuht. Rey Mysterio hat immer noch die Probleme wegen der Drogensuspendierung. Das hat ihn halt... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt daran liegt. Also Rey wurde ja schon immer schon ein bisschen ausgebuht, seit dem World Title Gewinn. Also insgesamt wird Batista aber eindeutig mehr ausgebuht. Also das ist schon ganz passend gelungen. Das ist halt deutlich mehr geworden. Und er wird teilweise bei den Fernsehaufzeichnungen, da wird das natürlich ein bisschen geschönt. Aber es wird teilweise halt stärker ausgebucht als zum Beispiel Batista. Viertes Match. Team Raw, Triple H, Shawn Michaels, Big Show, Mark Henry, Cody Rhodes, Kofi Kingston und Jack Swagger. Kofi Johnston. Gegen Team SmackDown, Chris Jericho, Kane, Matt Hardy, R-Truth, Finlay, David Smith und Tyson Kidd. Und es ist nicht wie erwartet der Main Event und auch die Entrances gehen schnell. Das Match fängt ruhig an, dann zeigt jeder mal was, es ist nie ruhig. Das ist so ein Nonstop-Match ohne große Story dahinter. War ganz nett, da man immer was zu gucken hatte, aber irgendwie fehlte halt so ein bisschen der Sinn dahinter. Zudem wirkte das Match nicht gerade so wichtig, weil es noch so früh war. Nach dem dritten Match war gerade mal die erste Stunde vorbei. Am Ende wandte sich Big Show dann gegen sein Team, verpasste Kofi Kingston aus seinem Team, durch einen Trick den Knockout-Punch und Chris Jericho nutzte dies zum Pinfall. SmackDown hat das Turnier und den Billig-Pokal, der wohl so super toll wirken sollte, gewonnen, womit ich nicht gerechnet hatte. Alle feiern fröhlich im Ring und tun so, als ob das Stück Plastik, das gewonnen wurde, was Tolles wäre. Team SmackDown hat nach 15 Minuten 36 gewonnen und das Match bekommt von mir 3¼ Sterne. Ja, war irgendwie, weiß ich nicht, das war halt so ein Lückenfüller-Team-Match, ne? Das war okay. Ja, man merkte, dass es für das Spiel war, dass das nicht wirklich wichtig war. Eben. Das war halt für diesen billigen Blechpokal da. Und dann war ja in dem nachfolgenden Raw, ist ja im Prinzip dann SmackDown gleich wieder so vernichtet worden, dass man den Leuten auch gleich gesagt hat, naja, das bei dem Pay-Per-View, das war nur ein Unfall. Hat mich auch überrascht, also dass SmackDown bei dem Pay-Per-View gewonnen hat. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Cody Rhodes schlägt Backstage Kofi Kingston nieder, mit dem Grund, wegen ihm hätten sie das Match gerade verloren. Ja. Es folgt das fünfte Match und der Main Event, WWE Championship Ironman Match, Randy Orton gegen John Cena. Eine Stunde und die zwei gleichen Leute im Ring, für die Wrestler bestimmt ein gefürchtetes Match. Als ich die Ankündigung bei Raw hörte, habe ich mich auch nicht gerade gefreut, aber jetzt beim Pay-Per-View gab es schon eine gewisse Freude. Vor allem wurde das Match ziemlich geübt. Da ging ich noch davon aus, dass es zumindest ganz ansehnlich wird. Doch es hat alle Erwartungen übertroffen und die vollen 60 Minuten waren aus meiner Sicht zu keiner Sekunde langweilig. Es gab auch sehr viele Falls, was mich interessanterweise auch kein bisschen störte. Hier mal detailliert die einzelnen Falls. Gleich zum Anfang gibt es den STF und Orton tappt gleich aus, clever. 1-0 für Cena. Später folgte überraschend ein RKO und der Ausgleich 1-1. Dann wollte Cena ein FU zeigen, für diesen auch durch. Gleichzeitig konnte Orton allerdings auch den RKO zeigen und der Referee zählt für beide das Cover durch. Weiterhin unentschieden, jetzt aber 2-2. Geniale Idee, wie ich finde. Es folgt ein weiterer FU, jetzt von der Ecke und 3-2 für Cena. Dann kommt Legacy und attackiert Cena, Dream Street und Orton wird auf Cena zum nächsten Fall gelegt. 3-3 Ausgleich. Kofi vertreibt Legacy mit einem Stuhl und beide Superstars gehen zum Entrance-Set, wo Orton Cena durch ein Lichtset schickt. Es gibt Pyro und den Pinfall. 4-3 für Orton. Orton schlägt Cena mit dem Kopf gegen einen Schaltpult, worauf Pyro an der Rampe losgeht und er bekommt eine Idee, schiebt Cena auf die Rampe und will Pyro starten, doch Cena kann bis dahin zur Seite rollen. Zurück im Ring lässt sich Randy zu viel Zeit und Cena kann einen Roll-Up zeigen. 4-4 Gleichstand. Orton zeigt draußen ein DDT auf dem Boden zur Führung mit 5-4. Es folgt bald der Move des Abends. Cena baut von dem Kommentatorenpult die Ringtreppe auf, hieft sich Orton problemlos auf die Schultern und steigt mit ihm auf die oberste Stufe. Von hier aus gibt es dann den FU durchs Kommentatorenpult. Ein wildes Publikum und den Ausgleich mit 5-5. Im Ring wird ein Tisch aufgebaut und Cena will den Leg Drop gegen Orton zeigen. Orton rollt zur Seite und Cena knallt durch den Tisch. Am Ende in der letzten Minute kann Cena aber dann doch noch den STF zeigen und es sind nur noch 5 Sekunden. Orton gibt noch auf. 6-5. Ein fantastisches Match mit tollen Moves und viel Spannung. Ich hätte zwar lieber Orton als Sieger gesehen, dies war aber ein wahnsinnig gutes Match. Das störte auch die Länge einer Stunde nicht. Das Ende war auch gut. John Cena, Sieger, nach 60 Minuten keine Verlängerung, 5 Sterne. Nee, kann ich leider nicht zustimmen. Also das Match war 40 Minuten zu lang. Das war ein gutes Match am Anfang und dann wurde es immer länger und länger und dann war es auch langweilig und dann wurde es auch unglaubwürdig, weil viel zu viele Pinfalls waren. Es waren alle 5 Minuten Pinfalls. Die beiden Kämpfer sind wohl so schwach, dass sie nie auskicken können. Also das war eine Katastrophe. Dann fand ich diesen Spot da hinten mit diesem Pyro, das fand ich albern. Das war irgendwie Kindergeburtstag. Und dieser Spot mit dieser Ringtreppe dann durch den Tisch, der war zwar gut, aber hat viel zu lange im Aufbau gebraucht. Also da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich gar nicht. Also beim Moonsault wurde das Match auch als sehr, sehr gut gehandelt. Da habe ich auch Wertung bis 4,5 Sterne gesehen. Kann ich zustimmen. Fantastisch. Fantastisch. Ich bin zwischendurch, glaube ich, eingeschlafen. Ja, also ich war voller Spannung. Fazit. Die das erste. Fand ich auch noch schlecht, dass in dem Kampf ausgerechnet jetzt da irgendwie Blut geflossen ist. Das ist dann, macht dann Hell in a Cell vom Vormonat oder wann das war, nochmal ein Stück unglaubwürdiger. Weil bei Hell in a Cell passiert gar nichts und hier auf einmal soll was passieren. Es war aber, glaube ich, nicht geplant. Es war, glaube ich, nicht geplant. Also davon her können die da nicht wirklich was führen. War geplant. Das glaube ich nicht. Die haben das absichtlich nicht mit Klinge gemacht, sondern mit Monitor und untereinander abgestimmt. Weil sie dann quasi damit keine Probleme bekommen. Und dann war diese Geschichte mit, dass die Ärzte da sofort kommen und das irgendwie verkleben und zukleben, das war alles eingeplant. Also mein Fazit, die erste Hälfte von Bragging Rights lag ein wenig unter meinen Erwartungen, die Match waren unterhaltsam, mehr aber auch nicht. Die zweite Hälfte war aber super. Bei der Gesamtwertung muss ich natürlich in Rücksicht nehmen, dass der halbe Pay-Per-View nur das Iron Man Match war und dieses 5 Sterne bekommen. Der ersten Hälfte, die unter dem langen Main Event leidete, würde ich eine 3 geben, dem zweiten eine glatte 1, darauf folgt dann als Mittelwert eine 2. Wenn ich den kompletten Pay-Per-View sehen will, der Main Event ist ein Muss. Note 2. Gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was? Wie kann das denn sein? Ich habe hier mal gerade auf den USB-Stick, den ich da gekauft habe, geguckt und sehe gerade, da sind ja schon irgendwelche MP3-Dateien drauf. Wie soll das denn funktionieren? Das geht ja gar nicht. Das ist da schon drauf, wa? Das kann aber gar nicht, weil hier steht Änderungsdatum 21.38 Uhr. Das ging aber bis 22.40 Uhr. Es sei denn, die haben das auf dem Computer gemacht, wo die Sommerzeit nicht umgestellt haben. Also jetzt ziehe ich das hier mal rüber. Wie wollen sie das denn gemacht haben? Dann müssen wir. Ah, es sei denn, die haben am Ende den Applaus weggeschnitten. Weil ich bin ja raus und habe dann gleich die Karte. Das ist das Schöne, wenn du dir diese Karten für 20 Euro vorher holst, dann gehen da ganz viele Leute mit so Körben rum und dann die nehmen aber kein Geld, sondern die nehmen nur diese Karten, dann gibst du die Karte und kriegst das gleich, ohne irgendwo in der Schlange zu stehen. Das ist ja jetzt mal mysteriös. Wo ist denn das jetzt hier gelandet in meinem Reich? Oh Gott. Hier ist es nicht. Das könnte sein, dass du das in die Hörbücher gepackt haben, mir auch nicht. Wo ist es denn jetzt? Naja. Hier haben wir was. Oh, gleich mit Cover und so. Tja. Warte mal. Jetzt kommt's. Ablage, neue Wiedergabeliste von Auswahl. Dann machen wir ja mal eine Wiedergabeliste von. Nee, das kann es nicht vollständig sein, weil da steht 1,1 Stunden. Es sei denn, wir haben viel rausgeschnitten. Nee, das kann nicht, denn das würde dann nicht zu den anderen Zeiten passen. Nee. Vielleicht ist das. Ja, das will ich jetzt ja auch gar nicht hören, deshalb werde ich jetzt einfach mal weiterreden. Damit hätten wir Bragging Rights durch. Thomas müsste jetzt nochmal seine Gesamtwertung geben mit seinem Daumen und vielleicht einer Note. Daumen so gerade noch in der Mitte mit Tendenz nach unten. Pff. das ist, naja. Was haben denn Brian Alvarez und Dave Meltzer dem Match gegeben? Also dem Iron Man. Ich glaube, irgendwas mit 3,5 oder irgendwie sowas. Siehst du, die fanden das auch sehr, sehr gut. Ich habe den Newsletter nicht gelesen, von daher weiß ich es jetzt nicht. Naja. Ja, aber nicht wie du 5 Sterne. Also da bin ich nicht mit einverstanden. Da muss ich ganz klar sagen, das ist nicht meine Wertung. Aber da muss das ist okay, da, aber es war auch kein Daumen genau, gerade noch zur Seite. Also war sehr, sehr gut. Seine eigene Bewertung, von daher kann man da ja auch durchaus noch unterschiedliche Wertungen haben. Das ist richtig. Gut, dann wollen wir das so stehen lassen. Und was ist es? Das ist die ganze Live-Version. Nein, das kann nicht sein. Doch, doch, nee, das ist, so wie ich das sehe, ist das der Teil bis zur Pause. Der ist schon drauf, den haben sie gleich draufgepackt und da sind Fotos drauf und da ist irgendwie ein Cover drauf, also ist sehr gut gemacht, sehr professionell alles. Aber der Download ist noch nicht verfügbar. Da wird zwar schon auf der Webseite der Download angekündigt, aber da steht dann auch noch, die genaue Laufzeit können wir euch erst sagen, wenn die Folge online ist. Und da stand ja auf dem Zettel, dass das online geht, einen Tag nach der Veranstaltung. Es kann jetzt einmal Samstag ist, dass die dann nicht normal arbeiten, so wie in anderen Büros das auch halt auch häufig ist. Und dass das deshalb noch nicht ist. Vielleicht kommt das auch erst am Montag oder so. Ich werde da heute Abend nochmal drauf gucken. Das ist auf jeden Fall eine super Idee und ich kann dir nur empfehlen, statt T-Shirt oder so. Ja, T-Shirt brauche ich nicht, deshalb werde ich mir auf jeden Fall meine 20 Euro einpacken. Aber dieser USB-Stick, das ist eine tolle Geschichte. Also den das werde ich auch auf jeden Fall machen. Finde ich auch sehr schön, werde ich natürlich auch machen. Das scheint immer mehr in Mode zu kommen. Ein Kollege von mir, der war ja beim Depeche Mode Konzert in Hamburg. Mhm. Und der hat da auch so einen Gutschein gekauft. Und mit dem Gutschein konnte man sich dann bei einer Webadresse eine CD von dem Konzert bestellen. Und der hat dann wirklich eine Doppel-CD zugeschickt bekommen. Ich glaube auch, der hat auch so 20 Euro oder so bezahlt. Da hat man wirklich eine CD mit Booklet und allem, also wie eine professionelle CD zugeschickt bekommen. Die hat er mir jetzt mal ausgeliehen und die werde ich mir mal anhören, weil ich bin ja am Dienstag hier beim Depeche Mode Konzert in Hannover. Was hast du dir denn so in letzter Zeit noch Neues an Musik gekauft, was mir was sagen könnte? Ja. Ich habe mir gekauft von Madness. Ja. One Step Beyond. Mhm. Deluxe Edition. Das ist sozusagen zum 25-jährigen Jubiläum. Da bin ich darauf aufmerksam geworden durch eine 5 von 5 Sternen Kritik bei laut.de. Mhm. Das fällt mir auch sehr gut. Ja, ich hatte dir heute Vormittag auch die Bewertung aus der MDR Zeitung geschickt. Ja, was war da noch drin? Da waren Editors, glaube ich, ne? 3 Sterne, Muse, 3 Sterne und dann noch irgendwas Drittes, was mir jetzt selber so nichts sagte. Mike Snow. Ja, genau. Das irgendwie vom Namen her sagt man das was. Aber sonst auch nichts weiter. Ich hatte mir noch Komplizen der Spielregeln gekauft. Aha. Das war auch ein bisschen länger her. Finde ich sehr toll. Ist so ein bisschen wie Blumenfeld. Hatte ich dir ja den Link geschickt, dann hatte ich mir noch so eine Compilation mit Alternative-Musik aus den 80ern gekauft. Lass mich mal überlegen, was hatte ich denn noch? Dann habe ich mir gar nicht so viel Neues gekauft. Ich habe mir zum Beispiel nochmal nachdem diese Tom Waits Live-Geschichten herauskam, habe ich mir nochmal die Tom Waits Orphans. Die habe ich ja mal von euch zu Geburtstag oder Weihnachten geschenkt bekommen und das ist ja so eine Dreifachbox von Tom Waits, da habe ich die mal wieder gehört. Mhm. So, also die Slayer, wie ich jetzt. Angefangen, die Sachen, die ich schon hier habe, mal wieder ein bisschen reinzuhören. Und dann hatte ich mir noch eine Best-of von Joni Mitchell geholt. Ja, Best-of, es gibt jetzt ja auch Sachen, eine 20-Jahres-Jubiläums-Edition von Bleach von Nirvana. Ja, die ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber ja, da wollte ich auch nachgucken, aber irgendwie habe ich die gestern auch gar nicht mehr gesehen. Also ich hatte da jetzt nicht mehr so extrem nachgeguckt, aber gesehen hätte, wäre mir das, glaube ich, aufgefallen. Also die kann ich dir empfehlen, die Original Bleach, die habe ich ja damals auch gekauft. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mir die hole, weil da ist jetzt halt noch ein Live-Konzert dabei. Das ist zwar dann ganz nett, aber das muss man nicht unbedingt haben. Im Moment gehe ich wieder dazu ein bisschen über, auch mal ein paar Sachen wieder anzuhören, die ich geliehen habe, damit es nicht ganz so viel wird. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe letztens mal das alte The Heist-Album reingehört. Von denen kommt ja auch noch was Neues irgendwann. Da ist ja eine Single auf der Visions. Genau. Das ist wohl irgendwie eine Weihnachtssingle, ne? Mit Cindy Lauper. Genau, da kommt aber auch noch was Neues draus. Irgendwie Anfang 2010. Also dauert schon noch ein bisschen. Mhm. Aber das wäre natürlich auch ein Grund, jetzt mal die alte The Heist-CD nochmal in eine Ausgabe Sounds mit reinzubringen. Unter Umständen. Die ist ja gut. Die ist gut, das stimmt. Dann mach das doch mal. Ja, also die Slayer, die hat auf jeden Fall bei laut.de 5 Sterne. Ja, die Slayer hätte ich mir normalerweise auch gekauft, aber das macht ja keinen Sinn, sich da Sachen doppelt zu kaufen, weil es gibt ja im Moment so viele gute Sachen. Die sieht vom Booklet auch sehr gut aus. Also ich weiß nicht, wie oft Blut bei dem Album erwähnt wird. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch gleich die Limited Edition, oder wie die auch heißt, gekauft, mit DVD dabei. Die ab 18 sind da irgendwelche brutalen Sachen drauf, oder was? Ja, da ist ein 20-minütiges Video, wohl zu irgendeinem Song mit drauf. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, das muss nicht ganz ohne sein. Ja. Ich vermute, dass ich mir die dann eher nicht holen werde, weil dann hole ich mir lieber irgendwie was anderes. Ich habe mir mal bei Amazon die Vorschau von Baroness, was ja das Album des Monats bei der Visions ist, angehört. Aber so die Ausschnitte, die haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Also ich glaube, das Album des Monats bei der Visions, da werde ich diesen Monat drauf verzichten. Ja, Visions 200 ist auch ein sehr... Ich habe mir noch eins von Amazon gekauft. Das habe ich fertig fast vergessen. Ich habe mir noch ein Album von Amazon gekauft. Ja. Und zwar dieses, was in der Visions auf Platz 2, glaube ich, ist, von Converge, Exofall. Ich gehe regelmäßig mittlerweile auf die Visions.de Homepage und da haben die ja nicht nur das Album des Monats, sondern haben sie mal das Album der Woche. Und da hatten sie auch dieses Converge-Album der Woche und das habe ich mir dann einfach blind gekauft, weil ich von denen früher auch schon mal eine CD hatte. Aber da muss ich sagen, das ist mir fast ein bisschen zu aggressiv. Das habe ich, glaube ich, jetzt zweimal gehört. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ah, ja, Vision 200. Vision 200, also unhandlich ist er definitiv. Also ich wollte damit dann eigentlich zum Arzt, kurz dann nochmal zum Auto und das nochmal ein bisschen klein machen da. Ist auf jeden Fall sehr schön. Also die erste Zeitschrift ist ja eigentlich wie eine ganz normale Ausgabe gemacht. Steht hier auch, warum das so gemacht wurde, drin. Und die zweite Ausgabe ist dann eigentlich das Jubiläumsheft mit diesen 116 Seiten Rock-Chronik. Ja, das finde ich ganz gut. Also ich habe die jetzt noch nicht gelesen. Ich habe die erste habe ich, glaube ich, einmal ganz durchgeblättert. Die zweite habe ich ein bisschen rumgeblättert. Bei diesen Chroniken, das machen ja viele Zeitungen. Da finde ich das dann immer interessant, weil da machen die ja meistens so eine Bewertung pro Jahr. Und dann das war ja auch ganz interessant. Das habe ich auch schon mal durchgeblättert. Ja, das dann sind. Und da gucke ich immer ganz gern rein. Die meisten Sachen kenne ich ja auch aus diesem Zeitraum. Und da gucke ich dann immer, wie die das denn bewerten im Vergleich zu mir. Ja, also die normale, die, ja, mehr oder weniger normal, habe ich schon angefangen zu lesen. Und die mit diesem großen 200 auf dem Cover, die kommt dann danach dran. Zudem lese ich auch noch das Dan Brown. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt noch das bis heute noch durchlesen, beziehungsweise bis jetzt. Ich habe es nicht mehr ganz geschafft. Ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber ich werde das heute auf jeden Fall noch durchlesen. Ja, zum Schluss wird es auch ein bisschen langweiliger. Da wird es dann auch ein bisschen langsamer zu lesen. Also noch ist es sehr, sehr gut. Noch ist es 5 Sterne. Ne, so hoch auf keinen Fall. Noch schon. Eindeutig. Und ich habe Der Schneemann durchgelesen. Oder Schneemann heißt es, glaube ich, einfach. Ne? Das ist auch im Moment in der Taschenbuch-Bestsellerliste. Dementsprechend gab es das auch ganz günstig für den E-Book-Reader. Sagt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ist das ein Krimi oder? Das ist ein Krimi. Das ist von Jo Nesbø und das ist ein norwegischer Krimi-Autor. Und das ist, der Schneemann ist so ein Serienkiller, der immer da, wo er Leute umbringt, einen Schneemann hinterlässt. Mhm. Das heißt, das spielt halt wirklich so in Norwegen im Winter und da sind dann halt immer Schneemänner. Und der, das, was ganz interessant ist, der Hauptkommissar ist halt eine Figur, das ist dann fast eher eine Charakterstudie, der große Probleme hat, weil er Alkoholiker ist und immer mal wieder Rückfälle hat und dann wieder anfängt zu trinken und gleichzeitig aber auch ein sehr guter Polizist und der Einzige, der eine Chance hat, diesen diesen Serienkiller zu fassen. Also ist insgesamt okay. Ist so 3,5 Sterne, würde ich mal sagen. Ist aber nicht überragend und ist auch mit 490 Seiten ein bisschen zu lang. Also hätte man 100 Seiten kürzen können. Ja, ich habe mir auch noch ein neues Buch gekauft, weil ich dann nach dem Dan Brown anfangen werde. Jussi Adler Olsen, so heißt die Autorin. Kenn ich nicht. Erbarmen. Was ist das? Ist das auch schon wieder ein Krimi? Das ist, ja, ich denke vom Cover her eher Thriller. Vielleicht sogar in die Richtung Horror so ein bisschen. Mhm. Ich kann mal hier was von... Ich werde als nächstes jedenfalls irgendwas lesen, was kein Krimi ist. Man soll es auch nicht übertreiben. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Krimis hintereinander gelesen. Ich fand ja Sorry, im Gegensatz zu dir, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich fand zum Ende hin etwas, naja, langatmig. Also ich fand das ganz interessant. Also auch da war das war jetzt weniger die Krimi-Geschichte, sondern das war dann mehr auch so eine Charakterstudie. Also ist natürlich ein bisschen fies da mit dem Kindesmissbrauch und so, das ist an sich nichts für dich. Haben sie aber einigermaßen, sag ich mal, dezent dargestellt. Also es war jetzt nicht irgendwie reißerisch oder so. Nee. Also hat mir gut gefallen, fand ich vor allen Dingen überraschend, weil man hat sonst wenig so Bücher, die unterhaltsam, aber intelligent unterhaltsam sind, die von deutschen Autoren kommen, in dem Krimi-Genre. Das meiste kommt ja dann doch eher von Amerikanern oder Engländern. Und das war mich überrascht, dass ein deutscher Autor so ein Buch schreibt. Kam das vom Deutschen? War das nicht irgendwie Schwede? Ist ein Deutscher, der hat so einen Namen, der klingt oft europäisch, das heißt, es könnte wohl ein Einwanderer sein. Aber es ist ein deutscher Buch, der das auch in deutscher, ein deutscher Autor, ach, wahrhaftig? Der das auch in deutscher Sprache geschrieben hat, was dann immer nochmal ein Unterschied ist. Ja, das ist klar, aber das interessant merkt man. Ist auch, dass er irgendwie in seinem Dank unter anderem auch Andrew Wex dankt. Das war ein Krimi-Autor oder ist ein amerikanischer Krimi-Autor, den ich ganz, ganz früh, also vor 20 Jahren, habe ich einiges von dem gelesen. Das ist ein ganz interessanter Charakter, weil das ist ein Anwalt für unterdrückte Kinder vor allen Dingen in New York, der unter anderem deshalb ungewöhnlich aussieht, weil er eine Augenklappe hat, weil dem bei einem Überfall der in New York einmal ein Auge ausgestochen wurde. Das heißt, er hat nur noch ein Auge und der ist tagsüber Anwalt für entrechtete Kinder und schreibt nachts dann oder hat damals nachts Krimis geschrieben, vor allen Dingen über missbrauchte Kinder. Und das macht natürlich Sinn bei dem Inhalt von Sorry, dass da eine gewisse Verbindung zwischen den beiden gibt. Mhm. Na gut, also ich werde heute auf jeden Fall noch Dan Brown durchlesen, da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Zum anderen werde ich heute die Sido-CD, die ich jetzt so ein Viertel gehört habe, die mir auch sehr gut gefällt, Rab, ja, noch durchhören, die Sido-CD. Ja, heute Abend ist Schlag den Rab, das werde ich natürlich auch noch gucken. Dann müssen wir ja noch tippen. Nee, das tun wir natürlich nicht. Also wer gewinnt, Rab oder der andere? Also nicht, auf sowas tippe ich nicht. Auf sowas tippe ich nicht, wenn ich nicht weiß, wer gegen den Raab spielt oder wer. Ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, nachdem der Kollege Raab zweimal hintereinander jetzt verloren hat, dass das Alter ihm vielleicht dann doch Probleme macht. Und wenn sie weiterhin dann so junge Kandidaten aussuchen, dass er da Schwierigkeiten haben wird. Naja, ich finde es auf jeden Fall noch immer unterhaltsam. Ja, ich finde es auch unterhaltsam, aber sie müssten sich mal überlegen, ob sie nicht vielleicht in die Auswahlliste dann... doch etwas ältere Kandidaten, die also nicht jetzt 60-Jährige oder so, aber Leute, die dann vielleicht zwischen 30 und 35 sind, sodass die eher in der Nähe vom Alter von Raab sind, weil dann ist das ausgeglichen. Ne? Wäre vielleicht eine Überlegung, wäre natürlich dann auch spannender, wenn das, wenn die gleicher sind. Aber mal gucken, vielleicht war es ja auch nur Zufall, dass er die letzten beiden Male verloren hat und sie wählen heute einen jungen Kandidaten aus und werden trotzdem. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auch wieder schöne neue Spiele. Ich bin mal heute Abend gespannt, ob das Publikum, das war ja beim letzten Mal dann auf der Seite von Raab, ob die vielleicht, weil sie jetzt eher, weil er zweimal hintereinander verloren hat, weil die eher wollen, dass er mal wieder gewinnt, ob die vielleicht absichtlich sogar jemanden wählen, der nicht der Stärkste ist nach dem Film. Das wäre ganz witzig. Also ja. Zum Beispiel, wenn eine Frau jetzt gewählt wird. Also ich bin auf jeden Fall heute sehr gespannt auf die Sendung, weil ich glaube, heute gibt es eine gewisse Richtungsentscheidung. Weil wenn er heute wieder verliert, dann glaube ich, dann überlegen sie sich was. Und wenn er heute gewinnt, dann geht es, glaube ich, so weiter wie bisher. Mhm. So, dann habe ich hier jetzt auch ein Tässchen Tee. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, was heißt Tasse? Tasse ist das nicht wirklich. Es ist eine große Tasse. Bestell mal Sonja schöne Grüße. Das werde ich nach der Aufnahme. Die hat er bestimmt gebracht, oder? Ja. Korrekt. Der ist auch unter anderem auf dem USB-Stick ein Programm, das heißt Kassettenrekorder. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe mir da schon so ein Screenplay angeguckt, deshalb weiß ich auch mit dem Karaoke. Das war nämlich da als Track zu sehen. Ja, so ist es. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Das heißt hier, die Auflösung herunterladen. Das heißt, das ist absichtlich so. Es sind die ersten 10, das heißt die ersten Stücke bis zur Pause, sind schon auf dem USB-Stick, die haben sie dann ab der Pause da drauf geladen. Und die Auflösung sind dann die letzten, nach der Pause die Stücke. Die kann man sich dann runterladen. Jetzt verstehe ich, was das... Und ich dachte schon, das ist nur ein Gag mit die Auflösung kann man sich runterladen. Also man kann sich dann quasi das der Teil, der einem fehlt, runterladen. Man kann hier tatsächlich in dem Flash... Gibt's dann, ach, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Mit diesem Flash-Programm, da ist wirklich so ein alter Kassettenrekorder. Mhm. Und rechts daneben ist so eine Kassette, wo per Hand die aufgeschrieben sind. Und du kannst tatsächlich dann das von dem USB-Stick, indem du Play auf den Kassettenrekorder drückst, kannst es wirklich abspielen. Und dann siehst du da auch so eine alte Europa-Kassette, wo sich das Band weiter dreht. Das haben sie da wirklich toll gemacht. Also da bin ich ja begeistert. Ja, da haben sie jetzt mal ein bisschen Gegenmaterial zu den doch eher schlechter werdenden Folgen gemacht. Was haben sie gemacht? Zu den eher etwas schwächer werdenden Folgen gemacht. Jetzt ein bisschen Gegenmaterial dazu. Ja, weiß ich nicht. Also schwächer wollen wir nicht übertreiben. Das ist immer noch... Ja, es ist halt dadurch, dass es ein bisschen lang ist. Das stimmt. Es gibt halt viele Folgen, da ist nun halt nicht mehr so ganz viel... offen. Und sag mal, die Sprecher haben da ja sowieso nicht viel mit zu tun. Die sprechen ja immer noch gut und das sind ja auch die Leute, die die Bücher schreiben. Und über die Geschichten in Schriftstellen. Oh ja, jetzt wo du sagst, muss ich mal in meine Tasche gehen von gestern Abend. Es gab da ja auch noch Werbung. Es gibt auch irgendwie eine neue Hörspielserie mit den drei. Die drei Ausrufezeichen? Als das irgendwie... Dodo? Da habe ich mir einen Flyer mitgenommen. Dodo? Wurde gestern verteilt. Was sagst du? Dodo? Die drei Ausrufezeichen? Nee. Also richtig mit Rohrbeck und Wawacek und Fröhlich. Drei Ausrufezeichen, das ist ja irgendwie so eine Mädchenserie. Ja. Drei Mann in einem Boot. Alle Folgen exklusiv und digital nur bei Launcher Launch Records. Erste Folge gratis im Download-Shop. Gutscheinfolge für die zweite Folge ab sofort. Also wenn ich die ersten zwei Folgen umsonst kriege, dann höre ich mir das auf jeden Fall mal an. So, launcherlaunch.de. Kommt das hier mal? So. Wort ist ihr Hobby, Lauscher Lounge. Hier ist ein YouTube-Video, die drei Fragezeichen-Tour, exklusiv für unsere Freunde. Der frisch gepresst, das neue Hörbuch zum Kinofilm. Ne, das ist es nicht. Oh hier, drei Mann in einem Boot. Hier präsentieren wir euch erste exklusive Informationen und Trailer zu unserer neuen Hörspielserie. Oh, das Cover ist super. Das Cover ist super. So, da kann man draufklicken auf das Cover. Und das Cover ist fantastisch. So, Einzelansicht. Informationen. Die neue Serie mit Andreas, Jens und Oliver in den Hauptrollen startet parallel zu Livetoon, wird nun als Download und nur exklusiv, ja. Eine Folge ist ca. 15 Minuten lang und es werden bis Anfang jetzt insgesamt 8 Folgen erscheinen. Die Hörspielfassung wurde von, gleichnamiger Roman von Jeremy K. Jeremy. Aha. Und hier kann man die Trailer. Trailer Folge 1 Aufbruchstimmung. Werde ich mal gucken, ob das hier auf dem iPod funktioniert. Dann können wir uns den mal zusammen anhören. Man weiß es nicht. Ich höre nichts. Scheint nicht zu funktionieren. Obwohl ich jetzt auf Play gedrückt habe. Nee, das klappt nicht. Schade. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Da werde ich dann nachher mal gucken. Ollis Notizblock. Liebe Lauscher, spannende Zeiten für mich und die Lauscher Lounge. Die neue Seite ist online und in den letzten... Ja, das ist was anderes. Das ist... Gut. Das hat damit nichts zu tun. Ach hier, die Downloads sind ab Samstag, den 24.10. in unserem Shop erhältlich. Gucken. Man muss sie erstmal anmelden. Das heißt, man muss erstmal ein Profil erstellen und dann sehe ich im Shop, dass die erste Folge 0 Euro kostet. Man braucht aber trotzdem einen Account auf dem. Folge 1 0 Euro, Folge 2 2,99, Folge 3 2,99, Folge 4 2,99. Die sind alle sehr günstig, ne? Na gut, die gehen nur eine Viertelstunde, aber ja, ist durchaus. Ach, die gehen nur eine Viertelstunde? Ja, hab ich dir gerade vorgelesen. Das ist ein bisschen wenig. Ja, das passt aber wohl noch. 192 kps, das heißt, die sind nicht in der besten. Nee, die 3 Fragezeichen live ist auf das, was ich auch sonst benutze. 326, das ist ziemlich gut. 320. Ja, oder so. Drei Mann in einem Boot, Folge 1. Zitat, ich mag Arbeit sehr, sie fasziniert mich. Ich kann stundenlang dabei sitzen und zuschauen. Drei Männer und ein Hund auf Bootsfahrt auf der Themse. Doch wie kommt es zu diesem Vorhaben? Sind es edle oder eher banale Beweggründe? Laufzeit 13 Minuten. Das ist so kurz, ne? Ich werde da mal reinhören. Vielleicht ist das ja was Gutes, dann kann man da ja sogar mal... Ach, da ist auch ein Trailer zu Folge 2 mit bei, das ist ganz gut. Ich werde da mal reinhören, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Hast du dir die erste Folge jetzt schon runtergeladen? So schnell hast du dich registriert? Ich bin auf dem iPod, ich glaube, da funktioniert das nicht. Das könnte schwierig werden. Ach so, ich dachte, du sitzt vor dem Computer. Nee, das mache ich ja nie. Aber du, Danus, downloadest dir das jetzt gerade. Wo sind wir eigentlich? Bragging Rights waren wir schon durch, ne? Ja, also die wichtigen Sachen haben wir. Nee, Heiko ist bei TNA. Ja. Wenn es denn jetzt so wichtig ist. Ich hab die, Heiko war ja dann bei, was ist das denn hier? Ach so. Ja. Heiko war ja auch bei Larry King, das ist so eine ganz bekannte, Kenn ich wohl, brauchst du mir nicht zu erklären, ja? Ach, kennst du? Ja, kenn ich wohl. Also. Und, das habe ich mal angeguckt. Und da habe ich mich gewundert, der hat so gut wie gar nichts zu TNA gesagt. Das ging fast die ganze Zeit nur um sein Buch. Er hat ja ein Buch geschrieben. Ja, Heiko ist mal wieder pleite, da muss mal wieder was gemacht werden. Und dann hat er noch, dann wurde er gefragt, und sie fangen jetzt auch wieder an zu wresteln bei TNA. Und dann hat er gesagt, ja, er wüsste aber noch nicht so genau, ob er und wie viel er auch im Ring stehen kann, aber jetzt würde er auch sowieso erstmal in Australien wresteln. Das heißt, er hat zu TNA eigentlich so gut wie gar nichts gesagt. Der hatte nur mehr, da ist ja jetzt im November dann auch seine Tour da in Australien, das war dann eigentlich mehr gesagt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Tja, man weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, also Dave Meltzer hat ja auch gesagt, das wird wohl eher keine langfristige Geschichte da bei TNA. Und weil er ja halbherzig bei der Sache ist und ein bisschen Geld verdienen will. Ja. Das Interessante ist aber, dass bei TNA ja gesagt wurde, es wird noch eine weitere Ankündigung geben und die wäre sogar noch größer als diese Ankündigung von des Hulk Hogan da. Ric Flair? Man weiß es nicht. Ric Flair meinen sie, nee, das wäre ja nicht größer als Hogan. Nee, das stimmt. Hogan ist schon der bekanntere. Und es wird im Moment spekuliert vor allen Dingen darüber, ob die es eventuell wagen, dass Impact quasi zeitgleich am Montag in Konkurrenz zu Raw läuft. Ja, das wurde nun ja so ein bisschen wieder verneint, aber man weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Wird das verneint? Ich hab noch nicht... Ja, es wurde verneint, aber ist nicht wirklich fest, also kann durchaus noch was kommen. Ja, so. Also es war, wurde schon gesagt, nee, das kann nicht sein, aber da ist ja beim Wrestling auch nicht wirklich jetzt was Festes, wenn da jetzt irgendjemand mal sagt, nee, das kann nicht sein. So, was soll ich jetzt runterladen? Ich habe jetzt hier 3 Mann in einem Boot, Folge 1. Man kann sich jetzt Multitrack, All-in-One-Track, eine große MP3-Datei oder Stream. Ich glaube, ich nehme eine große MP3-Datei. Ja, und dann musst du das bitte mal laut vorspielen, damit ich da mal reinhören kann. Damit wir das hier alle in der Sendung einmal hören können. Muss ja erstmal runterladen hier, das dauert ja Ewigkeiten. Außerdem muss ich mal nebenan, dass mein Tee nicht kalt wird. Ja, mein Tee ist noch zu warm. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Momentan werden elektronische Wasserzeichen hinzugefügt. Ach, und jetzt lädt er mir irgendeine ZIP-Datei runter. Naja, dann lasse ich das. Oh, hier, das ist aber eine langsame Geschichte. Geschwindigkeit, die die haben. Da scheinen wohl die Server ein bisschen überlastet zu sein. Ja, das dauert jetzt eine Weile. Ja, also Hulk Hogan ist ja jetzt bei TNA, habe ich das schon erwähnt? Ja. Und Brock Lesnar ist verletzt. Ja. Brock Lesnar hatte eigentlich bei UFC 106 den Hauptkampf gegen Shane Carwin, hatte jetzt wohl 3 Wochen Grippe und hat deshalb den Kampf abgesagt, weil er gesagt hat, da reicht die Zeit nicht mehr, um fit zu werden. Mhm. So, ich merke schon, es zieht sich jetzt so ein bisschen hin. Wir müssen jetzt warten, bis Thomas... Das ist deshalb wahrscheinlich interessant, weil ich glaube, die UFC 106 findet zum selben Zeitpunkt statt wie die Survivor Series. Und wenn Brock Lesnar bei dem Termin gekämpft hätte, hätte WWE sich gleich ausrechnen können, dann kaufen sich die Leute sowieso alle lieber Brock Lesnar als die langweilige Survivor Series. Vielleicht wird es jetzt noch einigermaßen erträglich für WWE. Tja. So, es zieht sich jetzt so ein bisschen hin. Wir haben nicht mehr wirklich was zu besprechen. Nö. Wir sind auch bald mit dem Tee durch, ne? Ich habe noch gleich angefangen. Bei mir ist es noch zu warm, aber... Aber du wolltest mir noch was über den Michael Jackson-Film erzählen. Nee, das wollte ich nicht. Ich habe dazu nämlich ein sehr, sehr ausführliches Review geschrieben. Einmal zu dem Doppel-CD-Set, was es da ja jetzt so gibt. Und einmal zu dem Film selber. Beziehungsweise 2 in 1. Das wird dann in Sounds-Ausgabe 4, die morgen höchstwahrscheinlich erscheint, mit drin sein. Als, soll ich mal die CD kommentieren? Ich habe mir die in der Karstadt mal kurz angeguckt. Willst du da was zu sagen? Ja, ich glaube, dass diese CD ist, glaube ich, Geldmacherei. Das auf jeden Fall, das ist sicher, das ist ganz klar. Weil das ist im Wesentlichen, glaube ich, alte Lieder, ja. Ein einziges irgendwie zusammengeschnippeltes neues Lied und irgendwie noch eine CD mit Demo-Version oder irgendwie sowas. Ja, es gibt einmal diesen neuen Song, This Is It, der ja eigentlich auch nicht neu ist, aber der halt jetzt zum ersten Mal im Handel ist. Einmal normale Version, einmal Orchestra-Version. Und dann gibt es auf der zweiten CD 3 Demo-Versionen, die sind noch durchaus interessant. Und einmal ein von Michael Jackson vorgetragenes Gedicht, Planet Earth. Es ist Geldmacherei, aber es ist auch nicht schlecht unbedingt. Also ich habe da ja was zu geschrieben. Der Film ist allerdings, auch wenn der Geldmacherei sein sollte, ist ja sehr, sehr toll gemacht. Also der ist wirklich super gemacht. Wie lange geht der? Knapp 2 Stunden. Das ist eigentlich, also es ist nicht wirklich ein Film. Es ist mehr, ja, Dokumentation kann man auch fast nicht sagen. Also man sieht immer so ein paar Interviews und so ein bisschen... Ja, es ist an sich schon fast ein Konzert. Es sind zwar nur Proben, aber an sich sieht man eher so ein bisschen das Konzert. Mhm. Also für dich kann ich den nur empfehlen. Solltest du den... Den Film kann ich mir noch interessant vorstellen. Werde ich mir aber im Kino nicht angucken. Würde ich mir dann eher mal, wenn er zum Fernsehen kommt oder so, angucken. Mhm. Also ich kann den wirklich nur empfehlen. Ich würde auch ins Kino gehen. Also das lohnt sich wirklich. Ja, du bist ja auch ins Kino gegangen. Ja. Du solltest ins Kino gehen. Nö, nee, das mache ich nicht. Ich habe mir heute das Making-of von The Wrestler angeguckt und ich hatte mir gestern, beziehungsweise gestern, den Film The Wrestler, ich habe ja die DVD, und ich habe den ja schon mal auf Englisch gesehen und da dachte ich, ich gucke mir jetzt mal die deutsche Synchronfassung an und habe mir nochmal die deutsche Synchronfassung von The Wrestler angeguckt. Die ist ganz in Ordnung. Und ich muss sagen, es ist ein hervorragender Film. Also es ist zwar ein sehr deprimierender Film, sehr ernsthaft und trauriger Film, aber der ist trotzdem, oder gerade deshalb, wie auch immer man das sehen will, der ist hervorragend. Ja, der ist gut, der ist aber nicht so gut wie der Michael Jackson Film. Der ist besser. Nein, der ist nicht so gut. Natürlich ist der. Nein, besser. Der ist nicht besser. Ja. Mhm, der ist nicht besser. Ja. Nein, der ist nicht besser. Du musst dir den Film wirklich mal angucken. Du kannst dir das so nicht vorstellen, aber das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ist wirklich so. Wenn du dir mal, soll ich dir nochmal einen Musiktipp geben, weil du ja gerne Michael Jackson hörst? Ja, bitte. Gab ja in den 80er Jahren, gab es im Prinzip ja in dieser Musikrichtung 2 große Künstler. Das eine war ja Michael Jackson und das andere ist Prince. Prince, der hat ja immer sein Privatleben quasi so geheim gehalten. Deshalb sagen auch viele, ist er nicht ganz so, hat ja nicht so viele Probleme bekommen wie Michael Jackson. Und damals gab es immer so ein bisschen Streit zwischen den Prince-Fans und den Michael Jackson-Fans, wer nun besser ist. Wobei das auch aus heutiger Sicht eigentlich keine große Rolle spielt, weil beide sehr gut waren. Und ich habe ja damals immer Prince gehört. Ich habe ja den sogar 2 oder 3 Mal in Konzerten gesehen. Und es gibt von Prince, da wird dir nämlich, die Musik wird dir nämlich auch ziemlich gut gefallen, wenn du Michael Jackson magst. gibt von Prince eine Doppel-CD, die nennt sich Prince Ultimate. Da ist, sind auf der ersten CD die größten Hits so in den normalen Versionen, zum Beispiel auch Purple Rain, also vom Album, aber dann auch in der richtigen 8-Minuten-Fassung drauf. Und auf der zweiten CD sind andere große Hits in bestimmten Remix-Versionen drauf. Und das ist eine Doppel-CD, da ist wirklich kein einziges schlechtes Lied bei drauf und da hat man dann wirklich die wichtigsten Sachen vom Prince, weil alles kannst du dir von dem nicht kaufen, der war nämlich, der hat im Gegensatz zu Michael Jackson sehr, sehr viel Musik gemacht. Der hat zu Hause sein eigenes Studio, der hat, glaube ich, alles ziemlich alleine gemacht, ohne dass er irgendwie Produzenten groß dabei hatte. Und er hat, glaube ich, über 40 Platten gemacht in seinem Leben. Das kann man sich nie alles kaufen. Aber wenn du die wichtigsten Sachen haben willst, dann würde ich mir Prince Ultimate kaufen. Werde ich mal nachgucken, aber momentan habe ich erstmal noch einen Stapel. Es gibt viele Greatest Hits von ihm. Da wäre ich aber vorsichtig mit den Greatest Hits Sammlungen. Ich würde explizit die Doppel-CD Ultimate kaufen. Ist okay. Also momentan habe ich noch, aber danach werde ich dann mal gucken, wenn ich da mal nichts habe. Ich mache das immer so, wenn mir Sachen auffallen, dann schreibe ich mir die auf den Zettel und wenn ich mal wieder Lust und Zeit habe, was Neues zu kaufen, dann nehme ich den Zettel immer mit. Ich habe ja mein iPod, da ist ja auch das Fach Notizen. Da schreibe ich mir immer meine Musikliste rein. Ja. Ich glaube, damit sind wir beim Ende. Ich muss mir gleich erstmal hier drei Mann an Bord, oder wie das jetzt hieß, da downloaden. Ja, jetzt hat er das runtergeladen, glaube ich. Mach mal an und lass uns da mal gemeinsam reinhören. Das interessiert mich. Ja, ich muss mal erstmal hier das ins... So, wo ist er jetzt? Jetzt haben wir es hier. Kannst du hören? Etwas lauter. Kannst du hören? Ja. Das singen die selber. Freunde, kennt ihr das eigentlich auch? Kannst du? Ja, allerdings. Das kenne ich sehr gut. Ja, ich glaube, das werde ich mir dann mal downloaden. Kostet auch nichts. Nee. Entschuldigen Sie. Paris, wenn ich denn nicht weiß, wo die kommt. Und damit beenden wir unsere heutige Sendung und Thomas verabschiedet sich von uns. Verabschiedet? Ja, was denn? Nee, ich dachte nur, damit beenden wir unsere heutige Sendung. Ich bin noch gar nicht fertig. Doch. Ach so. Was wolltest du denn noch sagen? Ja, weiß ich nicht. Na gut, dann verabschiede dich mal. Tschüss. Tschüss. Das war jetzt ein deprimierendes Ende. Das müssen wir nochmal besser machen hier. Wie, nochmal? Ja, klar. Das war deprimierend. Thomas sagt jetzt nochmal Tschüss und so richtig fröhlich. Tschüss. Tschüss.